Horowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Vierte Folge. Er brachte Paris zum Zittern. Der Kritiker Henri Prunière nach dem Pariser Debüt von Wladimir Horowitz im Februar 1926. Manchmal tritt ein Künstler hervor, der die Inkarnation eines Genius zu sein scheint. Ein Liszt, ein Anton Rubinstein, ein Paderewski, ein Kreisler, ein Casals, ein Cortot. Wladimir Horowitz gehört in diese Kategorie von Königskünstlern. Er gehörte auch zu den Verwandlungskünstlern. Er habe nie, so sagte er, ein Werk auf die gleiche Weise gespielt. Zwischen den beiden folgenden Aufnahmen von Franz Liszt's Vals oublié liegen fast 5 Jahrzehnte. Thank you. Das war die Valse Oubliée in Fis-Moll von Franz Liszt, ein Spätwerk, in dem der alte Abbé sich einer Reverie hingab. 1928 hat Horowitz das Stück mit dem Ungestüm eines jugendlichen Hektikers zur Valse Macabre gemacht. 1975 hat er, sensibel und hochbewusst, einem bittersüßen Traum nachgegangen, aus dem er nicht erwachen will. Die Berichte über das Debüt von Horowitz in Paris, vielfach auf den Erinnerungen des Pianisten beruhend, haben den Charme und die Unzuverlässigkeit von Legenden. Sie sind eingefügt worden ins Getriebe von Geschichten, deren Held zum Lord of the Piano erhoben oder als genialer Exzentriker karikiert wurde. Sein Ruhm, so heißt es in der sachlichen Biografie von Harold C. Schoenberg, sei ihm nach Paris vorausgeeilt und habe die führenden Kritiker in sein erstes Konzert am 12. Februar 1926 gelockt. Doch sei die Zahl der Besucher gering gewesen. Sein Manager Sascha Merowitsch habe sie überwiegend aus dem Kreise russischer Immigranten rekrutiert. Glenn Pleskin datiert seine Ankunft auf die ersten Tage im März und loziert seine ersten Auftritte nicht in den Konzertsaal, sondern in den Salon einer Madame Jeanne Dubost. Dort habe Horowitz erst einige Stücke von Chopin und Liszt und danach Ravels Oiseau Triste und Jeu d'eau gespielt. Horowitz wird mit der Erinnerung zitiert: Nach dem Recital kam ein kleiner Mann zu mir und sagte: Bravo, Sie haben gut gespielt. Aber wir spielen hier impressionistischer. Sie spielen wie Liszt. Dann blickte er zur Decke und sagte: Aber ich denke, dass Sie im Recht sind. Wie geht es Ihnen? Ich bin Ravel. Die Begeisterung der illustren Gäste von Jeanne Dubost habe sich, so Pleskin, in ein werbewirksames Gerücht verwandelt. Die zwei von Manager Sascha Merowitsch angekündigten Recitals in der Salle Gaveau seien sogleich ausverkauft gewesen. Tatsächlich lagen 4 Wochen zwischen dem ersten Konzert am 12. Februar und dem zweiten am 12. März, bei dem auch die Valse Oubliée auf dem Programm stand. Das dritte spielte er am 24. März, das vierte am 6. Mai, das fünfte am 30. Mai, ein weiteres am 6. Juni, mit wachsendem Erfolg. Die Kritiker bedienten sich aus dem Arsenal der Superlative und der Hyperbeln. Hat alles übertroffen, was man sich hat vorstellen können. Die größte Technik, die man sich denken kann. Kein geschmacklicher Lapsus, kein Makel in der Musikalität. Die verkörperte Genialität. In Schoenbergs Biografie sind es die Salons der Princesse de Polignac und von Misiazert, in denen Horowitz nach seinen ersten Erfolgen mit den Zelebritäten des Kunstlebens zusammentraf. Mit Igor Strawinsky, Sergei Prokofjew und Nadia Boulanger, Erik Satie und Olivier Messiaen, Arthur Honegger, Darius Milhaud und anderen Vertretern der Gruppe Les Six wie Francis Poulenc. Horowitz über Poulenc zitiert von Schoenberg, der für seine Biografie viele Gespräche mit dem Pianisten geführt, aber keine seiner Quellen ausgewiesen hat. Er war herrlich. Ohne Ankündigung stürmte er einfach in meine Wohnung, immer in Hetze und von irgendetwas begeistert. Horowitz, ich habe ein Nocturne für Sie. Ich will es Ihnen gleich vorspielen. Dann setzte er sich hin und spielte. Wiedersehen. Und schon war er wieder weg. Er kannte sich aus auf dem Klavier und war ein sehr guter Pianist. Jahrelang habe ich seine Toccata in meinen Programmen gehabt. Die Toccata aus den Trois Pièces pour Piano von Francis Poulenc hat Horowitz am 11. November 1932 aufgenommen. Eine Tollerei glitzernder Sechzehntel und trockener Akkorde. Thank you. Francis Poulenc, Toccata aus den Trois Pièces pour Piano. Bei seinem Debüt spielte Horowitz Werke, die, soweit möglich, in den ersten drei Sendungen schon zu hören waren. Bach Bosonis Toccata, Bachwerkverzeichnis 564, Liszt's Sonate in H-Moll, Ravels Jeux d'eau, die er nicht aufgenommen hat, die Barcarole von Chopin und, wie meist, eine Auswahl von Etüden und Masurken, sodann die Polonaise in Astur. Für sein zweites Recital wählte er Bach-Bosonis Präludium, Bachwerkverzeichnis 532, den Karneval von Robert Schumann, den er ebenfalls nicht eingespielt hat, die Valse Oubliée in Fis-Moll von Liszt, zwei Schubert-Lieder in der Bearbeitung von Franz Liszt, Erlkönig und Liebesbotschaft und den Danse Macabre von Camille Saint-Saëns in der Bearbeitung von Franz Liszt. Das dritte Programm war überwiegend Franz Liszt gewidmet. Funerei, Mephistowalzer Nummer 1 und das Petrarca-Sonett 104 aus dem Italienband Der Année de Pèlerinage. Horowitz hat das zweite der Sonette, von Liszt ursprünglich für eine Singstimme geschrieben, 1951 für eine Liszt-Platte aufgenommen und seinen intimen Klang den enormen Klängen der Funerei und des von ihm arrangierten Rakoczy-Marsches entgegengestellt. Franz Liszt, Sonetto del Petrarca Nummer 104, aufgenommen 1951, 25 Jahre nach seinem ersten Liszt-Abend in Paris. Schon bald nach seinen ersten Recitals wurde Horwitz in Paris als Liszt Redivivus gefeiert. Nach einigen weiteren Konzerten im Mai und Juni, bei denen er auch das Klavierkonzert in S-Dur von Liszt spielte, konnte er, wie bei Schoenberg zu lesen, dem Baron de Rothschild das Geld zurückzahlen, das er sich bei seiner Ankunft hatte borgen müssen. Plaskin hingegen berichtet, dass sein Manager Merovic Geld bei seinem Barbier erbitten musste, um mit seinem Schützling unmittelbar nach einem Konzert mit dem Nachtzug dritter Klasse nach Rom zu fahren. Die dortigen Konzerte seien erfolgreich gewesen, doch hätten die Gagen nur knapp gereicht, um die Kosten für Hotel und Verpflegung zu bestreiten. Tatsächlich lagen 3 Wochen zwischen dem dritten Konzert in Paris am 24. März und einem einzigen Recital in der römischen Accademia di Santa Cecilia am 16. April. Nach Paris zurückgekehrt, gab Horowitz am 30. Mai 1926 sein 4. Recital. Er spielte Bach-Bosonis Chaconne in D-Moll, Schumanns Fantasie in C-Dur, Liszts Vallée d'Obermann, Au bord d'une source und die Figaro-Fantasie. Er spielte ferner 2 Etüden, mit denen er die Bewunderung eines Kollegen ebenso auf sich zog wie dessen Neid. Arthur Rubinstein in seinen Memoiren »My Many Years« über ein Konzert von Wladimir Horowitz. Das Théâtre des Champs-Élysées war überfüllt. Mir gelang es, im letzten Moment einen Strapontin zu ergattern, einen Klappsessel. Ich erinnere mich nicht des ganzen Programms, aber nie werde ich die 2 Etüden von Liszt vergessen, die S-Dur und die E-Dur-Etüde. Da war weit mehr als bloße Brillanz und Technik, da war eine leichte Eleganz, ein magisches Etwas, das sich jeder Beschreibung entzieht. Thank you. Das war Franz Liszts Etüde Nummer 2 S-Dur in der Bearbeitung von Ferruccio Busoni. Wahrscheinlich kann nur, wie Rudolf Serkin sagte, ein Pianist die Beschleunigung der Laufpassagen und das Timing der Oktaven in der Linken beurteilen. Horwitz spielte, ein kurzer Exkurs zu seiner unorthodoxen Technik, mit flach ausgestreckten Fingern und tiefliegendem Handgelenk. Dank einer Semi-Staccato-Technik erreichte er eine ungewöhnliche Brillanz, Deutlichkeit und Geschmeidigkeit im rapiden Passagenwerk. Diese Klarheit brauchte er, wenn er in großen Sälen spielte. Strikt legato gespielt oder gar pedalisiert wären Prestissimo-Passagen ineinander verflossen. Arthur Rubinstein, Fortsetzung seiner Erinnerung an das Pariser Konzert von Wladimir Horowitz. Er spielte auch zwei größere Werke von Chopin, die Polonaise Fantasie und die Barcarole. Beide waren meisterhafte Aufführungen, auch wenn sie meiner Vorstellung von Chopin nicht entsprachen. Der größte Erfolg des Abends aber war sein Arrangement des Tanzes aus dem zweiten Akt von Carmen. Er schloss die drei Wiederholungen mit einer schmetternden Klimax ab, die uns aus den Sitzen riss. Als er seine letzte Zugabe gespielt hatte, eilte ich im Zustand höchster Erregung mit anderen hinter die Bühne. Während er sich umkleidete, riefen sich seine Bewunderer, die meisten von ihnen meine Freunde, enthusiastische Kommentare zu. Ich war der Lauteste. Horowitz kam aus der Garderobe, schweißgebadet und bleich, und nahm die Hommage mit königlicher Gleichgültigkeit entgegen. Als ich zu ihm trat, sagte er, ach, ich habe eine falsche Note in der Polonaise Fantasie gespielt. Wie gern würde ich 10 Jahre meines Lebens opfern, wenn ich nur eine falsche Note nach einem Konzert zugeben müsste. Auf dem Wege nach draußen sagte eine sehr schöne und sehr musikalische Dame, eine enge Freundin, Arthur, pour la Barcarolle, il n'y a que vous. Der kleine Satz haftete lang in meinem Sinn. Ja, Rubinstein war ein glänzender Raconteur. Auch Thomas Mann, der auf ihn das Wort vom glückhaften Virtuosen münzte, hat er mit seinen Erzählungen und bunten Charakterbildern verzaubert. Nachzulesen in »Die Entstehung des Dr. Faustus«. Aber wie genau waren Rubinsteins Erinnerungen an jenes Konzert mit der bis auf eine einzige Note perfekt gespielten Polonaise? Und wie ehrlich? Und warum bemühte er eine sehr musikalische Dame zum unverhohlenen Eigenlob? In seinen Erinnerungen räumt Rubinstein scheinbar freimütig ein, dass er einen Stich von Eifersucht verspürte, als seine Freunde und Bewunderer plötzlich nur noch über den jungen Horowitz sprachen. Dies kann sich eigentlich nur auf das Jahr 1926 beziehen. Doch sei er über die Programmwahl des jungen Kollegen befremdet gewesen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein seriöser Pianist Carmen in einem Konzert spielen würde. Aber ich war sehr beeindruckt vom Enthusiasmus meiner Freunde und versprach mir selber, ihn so bald wie möglich zu hören. Hatte Rubinstein vergessen, dass er als Zugabe den Feuertanz von Manuel de Falla spielte oder Prol do Bebe oder O Policonello von Ettore Villa-Lobos? Davon einmal abgesehen, es gibt in seinem Bericht ein paar aparte Unstimmigkeiten. Die Barcarole hatte Horowitz bei seinem Debüt am 12. Februar 1926 gespielt. Die Liszt-Etüden standen am 30. Mai 1926 auf dem Programm. Die Carmen-Fantasie hat er in Paris erstmals am 14. Dezember 1926 gespielt, aber keines dieser Konzerte fand im Théâtre des Champs-Élysées statt. Dort standen am 29. Mai 1931, also 5 Jahre später, zwar die beiden Liszt-Etüden auf dem Programm, aber weder die Polonaise-Fantasie noch die Carmen-Musik. Das von Rubinstein beschriebene Konzert ist eine Erfindung und deren Absicht ist eine subtil vergiftete Kritik an einem technisch brillanten, aber musikalisch als gefallsüchtig beschriebenen Kollegen. Horowitz' erste Aufnahme, die Polonaise Fantaisie, entstand am 23. April 1951 als Mitschnitt eines Recital in der Carnegie Hall, das er mit seiner Bearbeitung von Mussorgskys Bilder einer Ausstellung beendete. Er hätte gewiss mehr als nur eine falsche Note eingestehen müssen, doch war er auf diese Art von Perfektion eigentlich nie fixiert. Er spielte grundsätzlich mit so hohem Risiko, dass kleinere Patzer unvermeidlich wären. Die Aufführung der Fantasie ist von berstender Spannung erfüllt, nicht nur in den dramatischen Steigerungen der Coda, sondern vor allem in den rhythmischen Rückungen der Mazurka-ähnlichen Passage und im fahlgetönten Lento-Abschnitt. Thank you. Bei aller Bewunderung für Horowitz' meisterhafte Interpretation von Chopins Polonaise Fantasie, Opus 61, hatte Rubinstein eine Einschränkung gemacht. Die Darstellung hätte, wie auch die der Barcarole, nicht seinen Vorstellungen von der Musik Chopins entsprochen. Nun gab es nicht nur jene schöne und sehr musikalische Dame, die der Ansicht war, dass die Barcarole am besten in den Händen von King Arthur aufgehoben sei. Nein, Rubinstein ist von den Königen und den Kaisern der Kritik als Chopin-Interpret heilig gesprochen worden. Neben Rubinsteins elegant-klassizistischen Interpretationen wirken die nervös-dramatischen von Horowitz mit ihren oft krassen Kontrastwirkungen der Tempi wie der Dynamik zuweilen übersteigert, extravertiert, virtuos. Doch finden sich in den Balladen, in den Scherzi und den Polonaisen, auch in der B-Moll-Sonate und gerade in den Masurken dramatische Momente, die von Horowitz spannungsvoller, düster bedrohlicher gespielt wurden als von seinem Kollegen Rubinstein. Von der pianistischen Brillanz oder hier vom Ausdrucksfuror nicht zu reden. Wer zwischen den Zeilen liest, wird spüren, dass Rubinstein gerade die wenigen Lobeszeilen auf Horowitz mit einer in Vitriol getauchten Feder geschrieben hat. All dies löste in mir eine tiefe künstlerische Depression aus. Tief im Innern war ich mir sicher, der bessere Musiker zu sein. Offen gesagt, ich denke, dass Horowitz immer nur am Erfolg in der Galerie interessiert war, am Applaus und daran, als der beste Techniker angesehen zu werden. Rubinstein widerspricht sich jedoch selber, wenn er mit einer Mischung aus Selbstkritik und Selbstbewusstsein schreibt: Meine Konzeption der Musik war reifer, aber gleichzeitig war ich mir meiner schrecklichen Unzulänglichkeiten bewusst. Der Vernachlässigung von Details, des Spiels und des Zeitvertreibs willen, all dies wegen der verteufelten Leichtigkeit, mit der ich ein Stück nahm und es lernte und es dann leichten Herzens spielte. Ob zwar überzeugt von meiner musikalischen Überlegenheit, musste ich mir eingestehen, dass Horowitz der bessere Pianist war. Auf diese Weise hat sich Rubinstein gegen zwei Kollegen, deren Überlegenheit als Virtuosen er spürte, gewendet. Jascha Heifetz war der größte Geiger seiner Zeit, der mit seinem Spiel nie mein Herz rührte, und Horowitz war der größte Pianist, aber kein großer Musiker. Das entspricht jenen Schlagzeilen, jenen Totschlagzeilen, denen sich Horowitz schon bald ausgesetzt sehen sollte. Das Urteil Rubinsteins wurde weithin unbefragt übernommen. Horowitz pflegte Busoni zu zitieren: Um mehr zu sein als ein Virtuose, muss man erst einmal ein Virtuose sein. Als Horowitz die Saison 1925-26 in der Salle Gaveau beendete, war er in den Olymp und zu den Göttern, Franz Liszt, Anton Rubinstein und Busoni, erhoben worden. Bei diesem Konzert spielte er erstmals Chopins Scherzo Nummer 1 in H-Moll. Es blieb bis 1986 in 15 Konzertspielzeiten ein Kernstück seines Repertoires. Jochem Kaiser schreibt in seinem Buch »Große Pianisten in unserer Zeit«: Die Gewalt, mit der er den Schluss des ersten und des dritten Scherzos zu einem Gipfel überhaupt nur vorstellbaren Klavierausdrucks macht, verdankt sich einer beinahe unerträglichen, extremen Vehemenz. Jede Einzelheit wird mit fantastischer Deutlichkeit, bohrendem Schwung und einer rätselhaften Fähigkeit zu simultaner Expressivität dargeboten. Er hat das Scherzo mehrmals aufgenommen. Die erste Aufnahme entstand 1935 für EMI, wurde jedoch nicht freigegeben. Konzertmitschnitte in der Carnegie Hall von 1949 und 1950 blieben ebenfalls unveröffentlicht. Die erste RCA-Platte entstand am 13. Mai 1950, eine zweite für Columbia im April und Mai 1962 während des öfters schon erwähnten Sabbaticals. Posthum wurde ein Carnegie Hall-Konzert vom 16. November 1975 unter dem Titel Horowitz Rediscovered veröffentlicht. Bei diesem Konzert spielte der 72-Jährige das Scherzo zwar nicht genauer, aber noch vehementer und sogar um 20 Sekunden schneller als 25 Jahre zuvor im Studio. Mit jäher Attacke des einleitenden Fortissimo-Akkordes, mit einem Sturzbach von Oktaven und mit furioser Beschleunigung des chromatischen finalen Laufs im Forte Fortissimo. Die Mehrstimmigkeit des litterten Innenteils hebt er auch durch winzige Rubato-Zäsuren heraus. Wie ein Aufschrei erklingen die beiden Fortissimo-Unterbrechungen am Ende der lyrischen Episode. Der Mitschnitt wurde nicht kosmetisch geschönt. und was vielleicht im Studio korrigiert worden wäre, fällt nicht unter Fehler. Thank you. Bei einem Konzert in der Carnegie Hall am 16. November 1975 entstand die Aufnahme von Chopins Scherzo Nummer 1, H-Moll, Opus 20, des Horowitz am 30. Mai 1926 zum Ende der Saison zum ersten Mal in Paris gespielt hatte. Ein anderes Werk aus jenem Konzert würde man gern hören, Liszt's Rhapsodie Espagnole. Nach der Fantasie in C-Dur und dem Karneval tauchten damals kleinere Werke von Robert Schumann in seinem Repertoire auf. Das Presto Passionato war ursprünglich als Finalsatz der zweiten Sonate, Opus 22, gedacht. Es führt mit seinen bizarren Verrückungen in psychische Grenzbereiche. Die Aufnahme ist am 15. November 1932 entstanden. Thank you. Das Presto Passionato, ursprünglich als letzter Satz der Sonate in G-Moll, Opus 22 vorgesehen, wurde von Robert Schumann deshalb als Finalsatz der Sonate verworfen, weil Clara ihn als viel zu schwer bezeichnet hatte. Es ist eine Musik der Dissoziationen und Turbulenzen, zu der Horowitz eine ganz besondere Affinität hatte, weil sie seinem Wesen entsprach, dem eines innerlich Zerrissenen. Die Toccata, bei der das Dehnen der Finger zur Folter wird, zählt zu seinen schönsten Chörstücken. Den Staccato-Oktaven sichert er eine geradezu singende Qualität. Im Akkordspiel hebt er die oberste Note im Diskant leicht hervor, nutzt also wieder den kleinen Finger als Zugführer. Er selber hat den fünften Finger als den Führer durch Skalen und Arpeggien in Akkorden und Oktaven bezeichnet. Thank you. Nach der Toccata, aufgenommen am 12. Mai 1934, eine zweite Version sollte 1962 für Columbia entstehen, die spukhaft jagenden Traumeswirren aus dem Opus 12, den Fantasiestücken. Er spielt sie mit wirbelnder Werf, zugleich voller Eleganz und Grazie. Allein in Paris hat Horwitz damals 30 Konzerte gespielt. Von seinen Kollegen wie von den damals in Paris lebenden Komponisten, darunter Sergei Prokofjew, wurde er rückhaltlos bewundert. Hingegen konnte sich Horwitz mit dem perkussiven Spiel des Komponisten nicht recht befreunden und auch die Konzerte des Russen entsprachen nicht seinem Geschmack. Dass er später in New York die 6., 7. und 8. Sonate spielte, hatte nicht zuletzt politische Motive. Mit Lust hat er jedoch die Toccata gespielt. Thank you. Es war nicht allein die durch kinetische Energien erzeugte Hochspannung, mit der Horwitz insbesondere seine Kollegen faszinierte, sondern die Farbigkeit seines Spiels, sein Cantabile. Er sei, so erzählte der tschechische Pianist Rudolf Firkoschny, zunächst wie elektrisiert gewesen, als er im Radio das Tschaikowski-Konzert hörte, und wie auf Wolken gewandert, nachdem er Horwitz im Konzert erlebt und seinen sensiblen Touch bewundert hatte. Zu Beginn der Saison 1926-27 war Horwitz Solist einiger Orchesterkonzerte unter Wilhelm Furtwängler. In Leipzig und Berlin stand das Ado-Konzert von Franz Liszt auf dem Programm. In Hamburg gaben er und Piatigorsky einen Kammermusikabend. 69 Konzerte mutete er sich zu in dieser Saison, wenn sie ihm denn nicht von seinem Manager Sascha Merovic aufgezwungen worden waren. Das Marathon führte ihn am 5. April 1927 zu seinem Debüt nach London. Mit den Oktaven von Liszts H-Moll-Sonate und Chopins Oktaven-Etüde raste er einmal mehr in den Jubel. In der Times aber wurde sein Spiel als schrecklich lärmend kritisiert. Auch in Deutschland mischten sich bisweilen dissonante Stimmen in den Chor des Beifalls. Bemängelt wurde, dass sich bei ihm das virtuose Element in den Vordergrund dränge. Es soll Merovic gewesen sein, der ihn dazu drängte, sich das Publikum mit allen Tricks gefügig zu machen. Nathan Mielstein wird von Pleskin mit dem Satz zitiert: Merovic hatte einen schlechten Einfluss auf ihn. Er beutete die virtuose, die exhibitionistische Seite in ihm aus. Horowitz hätte ein größerer Pianist werden können, und er weiß das. Die Erfolge zahlten sich in den ersten Jahren nicht aus. Horowitz war 1925 mit $5.000 nach Berlin gekommen. Sie waren nach einer Saison weggeschmolzen. Er hatte Säle mieten müssen, um seine ersten Konzerte zu geben. Die Situation besserte sich, als der amerikanische Impresario Arthur Judson durch die Kritiken von Prunière auf Horowitz aufmerksam geworden 1927 nach Paris kam. Judson, als Dirigent und Geiger ausgebildet, verstand sich als Salesman of Fine Music. Er war die verkörperte Allmacht des amerikanischen Musiklebens, Manager des New York Philharmonic und des Philadelphia Orchestra, Präsident der Columbia Concerts, einer der Hauptaktionäre des Columbia Broadcasting System und Eigner von Columbia Records. Er wollte Horowitz im Februar 1928 bei einem Konzert mit dem New York Philharmonic und mit 30 weiteren Konzerten und Recitals einführen. Bevor Merovic mit seinen drei Musketieren im Januar 1928 in die USA reiste, auch Nathan Mielstein und Piatigorsky waren engagiert worden, gab Horowitz im Berliner Beethoven-Saal einen Chopin-Abend. Mit der B-Moll-Sonate, den 4 Balladen und 12 Etüden hatte er einen frenetischen Erfolg beim Publikum, weniger aber bei den Kritikern, die einmal mehr in Horowitz, dem Virtuosen, den Künstler nicht fanden. Oder besser, nicht finden konnten, weil er ihren Erwartungen nicht entsprach. Gehörte die G-Moll-Ballade zu den Kernstücken seines Repertoires, so hat er die zweite in F-Moll selten, die dritte in Astdur ganz selten gespielt, die vierte in F-Moll blieb von 1928 bis 1982 in seinem Repertoire. Die zweite Ballade hat er nicht aufgenommen, die dritte einmal 1949, die vierte 1952. Die beiden Aufnahmen sind grandios. Obwohl sehr direkt aufgenommen, klanglich betörend, kantabel, mit fein ziselierten Verzierungen und voller kinetischer Energie in der Bravour-Coda der vierten Ballade. Thank you. Nach der Ballade Nummer 3 in Astor nun die vierte in F-Moll. Das waren die Balladen Nummer 3 in As-Dur und Nummer 4 in F-Moll. Die Aufnahmen sind 1949 und 1952 entstanden. Des Öfteren war zu lesen, dass Horowitz die Musik von Chopin zu sehr in die Nähe der Musik von Liszt gespielt habe, dass er sie dramatisierend veräußerlicht habe, um den Triumph des Virtuosen über die Materie zu feiern. Doch hat Chopin selber in seinen Briefen angemerkt, dass er sich auf dem Klavier ausgerast habe. Nur mit Poesie und sanften Händen ist es nicht getan. Als Interpret klassischer Werke, die ohnehin relativ selten in seinen Programmen zu finden waren, fand Horowitz wenig Beifall. Spielte er Bach, so war es zu lyrisch, zu romantisch, zu wenig formstreng. Spielte er Mozart, so war es zu manieriert. Von der Musik Beethovens, die er lange Zeit nicht spielte, meinten Kritiker schon vorher zu wissen, dass er sie nicht spielen könne. Bei einer Probe für das Bedo-Konzert von Brahms im Oktober 1929 wurde er von Furtwängler wiederholt mit der Mahnung unterbrochen, wir spielen hier nicht so, so spielt man nur in Amerika. Und doch hat der junge Horowitz eine hinreißende Platte mit der Esto-Sonate von Joseph Haydn hinterlassen. Eine Interpretation, die auch und gerade den Haydn-Forscher und Herausgeber Robbins Landon entzückte. Er spielt sie mit der gelösten Grazie des Könners und des Verschwenders. Zum Abschluss der heutigen, der vierten Folge, Joseph Haydn, Sonate Nummer 52 in S-Dur. Thank you. hörten die vierte von 26 Folgen unserer Sendereihe Horowitz, Seiltanz eines Virtuosen von Jürgen Kesting. Es sprach der Autor. Toningenieur war Kaspar Wollheim, Tontechnik Iris König, Redaktion und Produktion Dieter Hauer. Abschließend spielte Wladimir Horowitz die Sonate Nummer 52 in S-Dur von Joseph Haydn in einer Aufnahme vom 11. November 1934.